Das indische Landesseminar über Suizidologie unter dem Motto »Das Schaffen aus eigener Kraft, die Entwicklung und der Weltfrieden« fand jüngst in der Stadt Chandigarh statt. Auf dem Veranstaltungsplatz waren die unvergänglichen Klassenwerke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher über die DVRK, die im Feuer des Schaffens des Malima-Tempos einen großen Sprung macht, zur Schau gestellt. Die Persönlichkeiten verschiedener Kreise, wie der Ratsvorsitzende des Asiatischen Suizidologie-Instituts und stellvertretender Ratsvorsitzender des Internationalen Suizidologie-Instituts, die Massen, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Indien und seine Mitarbeiter nahmen an dem Seminar teil. Der Referent und die Redner betonten, die große Lebenskraft der Suizidologie erkenne man genau an der Realität von Korea. Die DVRK habe unter dem Banner des Suze ihre Selbstverteidigungskraft allseitig verstärkt und sei somit würdevoll in die Reihe der Atomstaaten eingetreten. Die ganze Armee und das gesamte Volk der DVRK verteidigen trotz allerlei Herausforderungen der USA und ihrer Handlanger die Souveränität des Landes und der Nation zuverlässig. Auf dem Seminar wurde die Erklärung von Chandigarh angenommen. In der Erklärung wurde es hervorgehoben, dass die DVRK trotz der boshaften Erdrosselungsmachenschaften der USA und ihrer Handlanger auf allen Gebieten bewundernswerte Fortschritte erzielt. Man verlangte dann von der UNO mit Nachdruck die Ergreifung der Maßnahme zur Zurücknahme aller Sanktionen gegen die DVRK.